Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte Elmar Zapruber, geboren am 10. Oktober 1940 in Oberhausen. Das sind nur meine Tabletten. Wohnhaft in Hamburg. Oh, ich kann nicht mehr. Mir wird übel. Ach Gott, Sie werden doch nicht etwa... Von Beruf Versicherungskaufmann. Ein Glas Wasser. Rasch, sie fällt sonst noch in Ohnmacht. Hat denn jemand ein Glas Wasser? Aufgesetzten Betruges innerhalb von 2 Jahren in nachweislich 5 Fällen für Schulden zu verfügen. Nee. Er habe ein schönes Haus für uns gefunden am Stadtrand. Wissen Sie, mit einem großen Garten, mit Rosenbeeten. Er hat sich als Dr. Philipp Kreuzer vorgestellt. Er sagte, er sei Chemiker und habe eine große Firma. Und als er mir vorgerechnet hat, wie vorteilhaft eine Investition in seine Firma wäre... Da habe ich meinen Bausparvertrag vorzeitig gelöst. Ich habe dann meine Ersparnisse alle abgehoben. Weil ich ja dachte... Er sagte, besser könne ich mein Geld gar nicht anlegen. Das sei die Gelegenheit, um Gewinn zu machen. Und wir wollten doch zusammen ein Hotel aufmachen. Er sagte, es sei nur für 2 Wochen. Dann werde er von seinem Teilhaber endgültig ausgezahlt. Und also gab ich ihm das Geld. Und er gab mir sogar einen Schuldschein über die 200.000. Aber er unterschrieb als... Dr. Gabriel von Rosenau. Aber das wusste ich ja damals nicht, dass er... Er hatte eine Villa in der Schweiz gefunden. Wir wollten darin wohnen wegen meiner Lunge. Er war ja so besorgt. Und er sagte, es sei ein besonders günstiges Objekt. Aber er habe sein eigenes Geld fest angelegt. Und da bat mich Christian, ich meine Herr Zapruber, ob ich nicht vorläufig... Professor Christian de Moor nannte er sich. Sie haben ihm also das Geld übergeben, weil er Ihnen die Ehe versprochen hatte? Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Er hatte sich ja auch offiziell mit mir verlobt. Ich bekam einen Verlobungsring von ihm. Einen Diamantring. Es war ein weißgoldener Ring mit Rubinen und Perlen. Er schenkte mir zur Verlobung ein Smaragdarmband. Ein Diamantring mit Saphiren war es. Ein sehr schöner Ring. Ich erinnere mich noch genau. Es war eine Perlenkette mit Rubinverschluss. Zusammen mit dem erfüllten Tatbestand des räuberischen Diebstahls in nachweislich 3 Fällen zu insgesamt 4 Jahren und 8 Monaten Haft verurteilt. 4 Jahre? Ohne Bewährung. Das Urteil begründet sich im Einzelnen wie folgt. Sie waren so nett zu mir. Ich habe meine Tabletten vergessen, die mir der Arzt verschrieben hat. Und die von heute Morgen waren wohl zu wenig. Ich habe was einnehmen müssen. Geschlafen habe ich die letzte Zeit auch miserabel. Aber nehmen Sie doch meinen Arm, Frau... Fürst. Ach, Fürst. Fürst. Und Sie sind Frau von... Bödenfeld, ja. Elvira von Bödenfeld. Ich muss gestehen, ich habe die Namen manchmal durcheinander gebracht. Ist ja auch eine seltsame Geschichte. 5 blonde Frauen, die alle, naja, sagen Sie, fänden Sie es unpassend, wenn wir zusammen eine Tasse Kaffee trinken würden? Ich meine, ich verstehe es. Aber nein, warum eigentlich nicht? Schließlich sind wir in einer gewissen Weise ja Leidensgefährtin, nicht wahr? Aber gerade deshalb sollten wir uns nicht unterkriegen lassen. Ja, und eigentlich sollten wir zusammenhalten. Frauen sollten überhaupt viel mehr zusammenhalten, finden Sie nicht? Ja, ja, das finde ich auch, da haben Sie recht. Ach, wenn ich nicht so lange allein gelebt hätte und manchmal mit jemandem über meine Probleme hätte sprechen können. Vielleicht hätte ich dann eine Dummheit weniger gemacht in meinem Leben. Ach, man macht eben Dummheiten, vor allem, wenn man liebt. Der Herr, die Frau. Was für Dummheiten meinst du denn? Nun ja, ich habe fast immer nur Frauen mit recht hohem Anspruchsniveau gekannt. Und solchen Ansprüchen muss man dann auch gerecht werden. Blöde Kiste. Jetzt ist er endgültig hinüber. Mein Gott, ist mir übel. Das Essen war wirklich schrecklich. Das Essen? Was denkst du denn, wo du hier bist? Im Grand Hotel? Gänseleberpaté. Oder ein Filet Mignon, dazu ein Chateau Lafitte. Oder ein Mouton Rothschild. Das würde meinen Geist schon eher beleben. Kannst du ja was ansetzen. 7, 8. Ansetzen? Ja, Brot und so. 11, 12. Ich hoffe, da wird es auch noch andere Möglichkeiten geben. 13. 14. Was stöhnst du denn? Ach, gar nichts. Hey, du. Die roten Flecken da. Sag nur nicht, das ist was Ansteckendes. Der Stoff hier ist nicht gut für meine Haut. Ich vertrage nur Seide und Leinen. Und reine Baumwolle. Da haben sie mir hier einen reingesetzt. Seide und Leinen. Wie haben sie dich denn überhaupt erwischt? Erwischt? Mich hat niemand erwischt. Das ging über TV. Über die Glotze? Hey, was bist du denn für eine Nummer? Also los, erzähl schon. Ach, es gibt doch da eine Sendung, in der die Bevölkerung zur Mitarbeit aufgerufen wird. Aha. Und in dieser Sendung haben sie ein paar Geschenke von mir vorgestellt. Geschenke, die ich früher einigen Damen gemacht hatte. Ach so, du meinst Klunker. Du hast einen Bruch gemacht. Bruch? Ich habe doch niemals einen Bruch gemacht. Aber manchmal sind die Lehrlinge in Juwelierläden einfach überfordert, was die Aufmerksamkeit angeht. An Weihnachten zum Beispiel oder vor dem Valentinstag. Und die Weiber sind mit den Klunkern zur Polente gegangen und haben dich verwiffen? Tja. Ganz schön bescheuert. Die mussten das Zeug doch sicher abgeben. Bei manchen Frauen ist das Gerechtigkeitsgefühl eben überraschend stark ausgeprägt. Ja, ja, die Weiber. Gibst du mir mal die Hanteln rüber? Hanteln? Ja, da. Du machst viel Gymnastik, hm? Oh. Das ist sicher sehr gut für den Kreislauf. Kreislauf? 1, 2, 3. Muskeln gibt das. Mann, Muskeln! 4, 5, 6. In 5 Monaten habe ich Hafturlaub. 7, 8, 9. Meinst du, ich will aussehen wie eine Mickey Maus, wenn ich zu meiner Linda komme? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Lieber Elmar, es wird dich sicher wundern, von Elvira und mir einen Brief zu erhalten. Aber deine Kartengrüße zum Weihnachtsfest haben uns aufgezeigt, dass du wohl tatsächlich aufrichtig bereust, was du uns angetan hast. Was ist das denn? Eine Expander, habe ich mir von Linda gewünscht. Gleich mal ausprobieren. Und siehst du, was ich gesagt habe? Ein reuiger Brief zu Weihnachten hat schon oft Wunder gewirkt. Oh, geht ja schwer. Wir haben uns daraufhin viele Gedanken gemacht und auch mit unserem Herrn Pfarrer hier gesprochen. Er findet zwar auch, dass du uns schändlich hintergangen und betrogen hast, meint aber, dass wir jedoch dennoch unser Herz nicht vor deiner gegenwärtigen Not verschließen dürfen und dass es unsere Christenpflicht sei, dich die lange, dunkle Strecke deines Lebensweges, die nun vor dir liegt, zu begleiten. Er meint, Gott habe uns nicht ohne Grund zusammengeführt, denn bei Gott geschieht nichts ohne Grund. Außenkontakte. Davon kann man nie genug haben. 6. Oh, was schreiben Sie denn noch? Aber das ist ja... Die beiden haben zusammen ein Haus gemietet. Was? Aber das sind doch zwei von denen, die müssen sich doch spinnefeind sein, oder? Nach den üblen Geschehnissen, die wir nun der Vergangenheit anheimstellen wollen, haben Luzinde und ich uns gegenseitig über all die Schrecken und Sorgen hinweggeholfen und wir sind sogar gute Freundinnen geworden. So kannst du ersehen, dass Gott auch oft das Schlimmste doch noch irgendwo zum Guten wendet. Wir werden nun alles tun, um dir zu helfen und haben uns vorgenommen, dir sehr oft zu schreiben, um dir so innerer Halt und Stütze zu sein. Der Herr Pfarrer sagt, dass es überall Bibeln gibt. Das ist ein Gesetz. Du wirst dort, wo du jetzt lebst, also auch eine haben, meint er. Oh, ein Brief von Elmar. Wir nehmen ihn mit zum Friedhof, ja? Und lesen ihn dort. Liebe Elvira, liebe Luzinde, nun bin ich schon 8 Monate hier und jeder eurer Briefe ist mir ein Segen. Gibst du mir mal die Erika rüber? Ja. Da drüben. Ja, wo? Nein, nicht. Diese hier? Nein, das sind doch die Vergissmeinnicht. Ach Erika. So, ja, ja. So, hier. Dankeschön. So. Man hat mir jetzt die Sondergenehmigung erteilt, meine persönliche Kleidung zu tragen, da ich von der Kleidung hier unangenehme Hautausschläge bekomme. Ach je. Und meine Haut nur Seide oder Leinen verträgt oder reine Baumwolle. Schande, hier ist dort alles aus Synthetik, ne? Ja. So. Sag mal, stehen wir hier in einer Reihe? Hm. Und die Inschrift muss ich reinigen lassen. Wir werden ihm Unterwäsche besorgen. Ganz aus reiner Baumwolle. Ja. Ihr fragt nach meinem Kollegen Gottlieb hier. Er ist ein sehr umgänglicher, netter Mann. Und wir kommen gut miteinander aus. Wie schön. Er ist hier, weil er seiner Frau in einer Sekunde der Gefahr beistehen und sie verteidigen wollte. Dabei wurde unglückseligerweise ein Menschenleben ausgelöscht. Also wenn man das so hört, das klingt ja direkt vornehm. Der Richter hat das ganz anders genannt damals. Bitte schau mir nicht ständig über die Schulter. Das stört mich. Ich brauche ein Minimum an Privatleben. Sonst muss ich meine Briefe im Französischkurs schreiben. Menschenleben ausgelöscht? Das heißt doch, dieser Gottlieb hat jemanden umgebracht. Ach, wahrscheinlich war es Notwehr. Mein Karl hier, oh, der hätte mich auch verteidigt, wenn mir jemand etwas hätte antun wollen. Hör nur. Ist denn heute eine Beerdigung? Gottlieb ist Tüncher. Aber im Moment gibt es keine Malarbeiten im Haus hier. Und da arbeitet er als Lackierer. Im Moment lackiert er Teile von Surfbrettern. Ich war zuerst im Papiersaal eingeteilt. Papiersaal? Was meint er denn damit? Na, Tüten kleben, das tun die dort immer. Habe mich aber für einen EVD-Kurs... Was? EDV wahrscheinlich, hm? Ah ja, also EDV-Kurs angemeldet und auch für einen Französischkurs. Denn ich bin fest entschlossen, keine geistige Trägheit hier drin aufkommen zu lassen. Das ist gut, siehst du. Was ist denn dieses EVD, von dem er schreibt? EDV? Hm? Ja, also genau weiß ich das auch nicht, aber dein Herr Pfarrer weiß das bestimmt. Ihr schreibt, dass ihr mich bald besucht. Darauf freue ich mich sehr. In Liebe. Elmar, hier sind wir. Ja. Ist schön, dass ihr gekommen seid. Auf dieser Seite bleibt, meine Damen. Kontakt ist nicht gestattet. Aber ich wollte ihm doch nur... Darf ich ihm nicht die Hand geben? Kontakt ist nicht gestattet. Nur über den Tisch. Aha. Ja, nun setz dich doch schon, du Zinde. Aber der Tisch ist doch viel zu breit. Da reichen ja meine kleinen Ärmchen. Zwei Fenster sind kaputt gegangen, die mit dem Kreuz. Und der Hausmeister... Geht's dir gut, Elmar? Ja, ja. Besonders jetzt, wo ihr da seid. Er hat gesagt, dass er zum Glas... Ihr seht so schön aus. Und so lieb, ja. Es ist wunderbar, dass ihr gekommen seid. Wo es doch so ein weiter Weg ist. Gar nicht so schlimm. Wir sind mit dem 34er-Bus bis zum Waldfriedhof gefahren und von dort mit dem 72er. Aber das interessiert ihn doch. Elmar, ich wollte dir einen Pullover stricken. Und der Glaser hat gesagt, es kostet ungefähr 1.400 Euro. Was hast du gesagt, Elvira? Eine Woche, wieso dauert das eine Woche? Der spinnt ja wohl. Einen Pullover will ich dir stricken. Einen Pullover! Ihr bringt ja rein Baumwolle. Ach so. Ja, Baumwolle. Und da wollte ich dich fragen, ob du auch eine spezielle Unterwäsche brauchst, wegen deiner Allergie. Eine Woche ohne Fenster, nun stell dir das doch mal vor. Der Pullover, was für eine Farbe magst du denn? Ich dachte braun, aber Luzine, du würdest vielleicht lieber grün haben, wegen deiner Augen. Die sind ja auch grün. Ja, magst du lieber einen grünen Pullover? Es ist ja eine Unverschämtheit. Da muss doch der Hausmeister, der Vermieter muss da. Blau! Ein Grauen! Grau mag ich am liebsten! Grauen? Ja! Luzinda, hast du gehört? Und was für ein Halsausschnitt? Ein Runden oder eine Ausschnitt? Was? Aber der Hausmeister hat gesagt, das muss die Hausverwaltung machen. Das ist Sache des Vermieters. Also, Herr, hör zu, du gehst. Du weißt, was denn nun? Einen runden Halsausschnitt oder einen spitzen? Mit Rollkragen, wenn's geht. Der muss das machen. Was kannst du dafür mit Rollkragen? Der Arme Fenster zerschmeißen? Hast du gehört, Luzine? Er will einen Pullover mit Rollkragen. Aber ich so, was weiß ich, kann mit Rollkragen. Oder willst du ihn ganz einfarbig tragen? Oder mit Muster? Vergiss die Unterwäsche nicht. Und Socken? Brauchst du Socken? Wir bringen dir, was du brauchst. Oder wir schicken es. Ihr dürft nichts schicken. Ich schreib euch. Zeit zu Ende. Scheiße. Besuchszeit ist zu Ende. Ja. Schreib euch. Ja, Elmar. Das ist ein Programm. Ein Raum mit Frauaufschnitt. Nein, mit Rollkragen. Mach den weiter mit Helga. Er lässt sich nicht gefahren. Verstehst du? Auf Wiedersehen! Wo ist Wir? Das ist ja schrecklich hier. Wie lange dauert das denn noch? Das ist jetzt zum Einschlafen. Danach kommt noch die A-Dur-Sonate. So ein Quatsch, diese Jammermusik. Bitte lass das Konzert da. Ich hab dir doch gesagt, dass ich es ganz anhören muss. Aber das erfahren die doch nie, wenn wir was anderes hören. Hier, das ist doch was. Mann, hey. Das ist eine Live-Sendung, verstehst du? Und wenn da eine kurzfristige Programmänderung kommt? Oder wenn der Dirigent einen Herzanfall kriegt? Das muss ich wissen. Außerdem haben die beiden den Apparat schließlich mir geschenkt. Ja. Und die hocken da in ihrem Haus und wir sitzen hier und alle hören wir dieses tödliche Gejaule von diesem Bremstar. Brahms. Scheißegal, wie der heißt. Johannes. Und haben ein reizendes Rendezvous über den Äther. Oder wie haben die das genannt? Ein über alle materiellen Grenzen hinausgehendes Gemeinschaftserlebnis. Wir werden also am Sonntagabend hier sitzen und ein Gläschen Wein trinken. Und wenn wir das Konzert hören, werden wir an dich denken. Ach, du bist vielleicht ein Langweiler. Ich muss lernen. Lernen, Briefe. Mann, da sind mir meine Fotos hier schon lieber. Hier, sieh mal die. Ist die nicht spitze? Das sieht aus wie meine Linda. Ja. Du liest ja schon wieder diesen Brief. Gibt's noch was Neues? Neues? Nee. Ach, ein Geheimnis, hm? Na los, sag schon. Nein, ich lese ihn nur noch mal, weil ich ihn nachher noch beantworten will. Und nun noch eine schöne Überraschung, lieber Elmar. Luzinde hat von einer Cousine etwas geerbt. Es ist nicht allzu viel, doch ist ein kleines Häuschen an der See dabei. Und auch ansonsten so viel, dass wir finanziell nun etwas aufatmen können. Wir haben uns entschlossen, dir das zu erzählen, weil wir denken, dass dieses ein Zeichen der Gerechtigkeit ist, das auch dich von deiner Last etwas befreien wird. Also was ist? Schicken sie dir wieder Seide, Unterhöschen für deine zarte Haut und Leinenhemdchen? Hier, guck mal. Wie findest du die? Oh, nicht besonders. Ich mag lieber damenhafte Typen. Ja, ja. Elegante, ja. Blonde, ja, ja. Feinsinnige. Liebe Luzinde, liebe Elvira, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich mich über euren Brief gefreut habe. Doch trotz des Glücks, das nun den Weg wieder zu euch gefunden hat, weiß ich sehr wohl, dass meine Schuld damit keineswegs getilgt ist und ich hoffe, wenn ich wieder in Freiheit bin, eine gute Anstellung zu finden. Sie sind nämlich so laut, Frau Schröder schaut darüber. Und dass ich euch dann eine wirkliche Stütze sein kann. Guten Tag, Frau Schröder. Die ärgert sich nur, weil sie selbst keine Post bekommt. Auch ich habe eine schöne Neuigkeit. Mein erster Urlaub ist bewilligt worden. Oh. Und ich habe vom 9. bis zum 11. Oktober Ausgang. Nein, Elli! Hörst du? Ja. Oktober, das ist in 2 Monaten. Ja, bitte nicht so laut. Oh, wir werden mit ihm hierher an den See fahren. Ja. Im Oktober gibt es noch so schöne warme Tage. Wir werden ihm das Zimmer oben einrichten. Ja. Und zum Friseur muss er unbedingt. Ach, sein Haar ist ja so schrecklich verschnitten. Und ins Theater gehen wir. Ja, das machen wir. Hier, er schreibt... Mich darauf freue, Musik nicht nur aus dem Radio, sondern wieder einmal in einem richtigen Konzert. Der mit seiner ewigen Kultur. Elvira, Luzinde... Luzinde, Antrag für, ach so, Französisch 2, an den Wochenkurier, was will der denn mit dem Wochenkurier? An die Anzeigenabteilung, aha. Wo bist du, die Frau meines Lebens, die mich in ihre Arme nimmt, auch wenn das für einige Zeit nur auf schriftlichem Weg geschehen kann. Zurzeit in Haft bin ich doch ein gebildeter, kultivierter Mann in den besten Jahren und sehne mich. Na, Wetter, sieh mal an. Chiffre LZ 233. Bonjour, Kumpel. Comment allez-vous? Ach so. Comment allez-vous heißt das. Comment allez-vous? Ach ja, ja. Du weißt doch, ich bin nicht so gebildet wie du. Jetzt könnte ich einen Schluck vertragen. Ist noch was in der Flasche? Na klar, ist doch deine. Du, mir ist da so eine Idee gekommen. Du kannst doch so toll schreiben. Naja. Doch, doch. Das mit den Bahnen und Gleisen, wo das Leben reingeht und wieder rauskommt und so. Du kannst das. Und wenn man das kann... Das ist, was wird hier im Bau. Wieso? Was meinst du damit? Du, ich weiß mindestens 4 Leute. Also der Rudi und der Kurt, die haben alle keine Außenkontakte mehr. Verstehst du? Weil sie keine Briefe schreiben können. Richtige Briefe, so wie du sie schreibst. Und dann gehen in ihre Außenkontakte natürlich flöten. Und weißt du, was wir machen? Nein. Wir schreiben für sie. Ich meine, du schreibst und ich manage das Ganze. Ja, warum nicht? Es gibt Situationen, da hat man nicht viel Möglichkeiten, andere Menschen kennenzulernen. Ja. Apropos Außenkontakte, ich habe sogar selber vor, eine Anzeige aufzugeben. Ich kann es dir ja anvertrauen, weil du sowieso merken wirst, wenn ich in nächster Zeit mehr Post als sonst bekomme. Ach, deine Mamis reichen ja wohl nicht mehr, wie? Den Kontakt zu Luzinde und Elvira werde ich niemals abbrechen. Aha. Du meinst, da ist noch was zu holen, ne? Besuchszeit 30 Minuten. Ach, Martha. Sie sind Marion? Ja, und Sie sind Elmar. Ja, ja. Bitte, bitte setzen wir uns doch. Leider sind wir nicht ganz ungestört, aber immerhin ist mein Antrag auf das Dreierzimmer bewilligt worden. Ach, Marion. Sie sind noch viel schöner, als ich es schon von dem Foto her gewusst habe. Finden Sie? Sie dürfen bitte nicht denken, dass ich in meiner Situation jede Frau schön finde. So lange bin ich noch nicht hier, dass ich mein Urteilsvermögen schon verloren hätte. Ihre Briefe, die haben mir so geholfen. Und nun... Ja, Ihre Briefe bedeuten mir auch sehr viel, Elmar. Briefe können so wichtig sein, wenn man allein ist. Sie sind viel allein? Ich würde so gern... Ich möchte so viel mehr von Ihnen wissen, Marion. Bitte verstehen Sie das nicht falsch. Ich verstehe Sie schon. Und ich möchte Sie auch gerne näher kennenlernen, Elmar. Wirklich? Marion, meinen Sie das im Ernst? Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass Sie jetzt fortgehen und es sich anders überlegen und mir nicht mehr schreiben. Aber ich werde Ihnen bestimmt weiterschreiben, Elmar. Wirklich? Sie sagen das nicht nur, weil Sie mich nicht verletzen wollen, Marion? Was habe ich Ihnen von hier aus schon zu bieten? Sie haben viel anzubieten, Elmar. Sie haben ein gutes Herz und Sie haben Stil. Sie sind ein richtiger Mann. Ja, ein Mann, zu dem ich... Ich glaube, ich habe Vertrauen zu Ihnen, Elmar. Dann darf ich also hoffen, Marion? Wissen Sie, ich habe bald Hafturlaub. Es wäre doch wunderbar, wenn wir uns treffen könnten. Sie wohnen aber nicht hier in der Stadt, nicht wahr? Ja, richtig. Sie müssen ja über 100 Kilometer weit hergefahren sein. Ach, Marion. Das macht gar nichts, wirklich. Es macht überhaupt nichts. Und ich dachte auch schon daran, meine Stelle zu wechseln. Und nachdem ich sonst nichts wirklich Wichtiges dort hält, wo ich lebe, niemand wirklich... Sie meinen, Sie würden hierher ziehen wollen? Das wäre ja wunderbar. Wenn ich eine Arbeit finde, dann schon. Eine Arbeit? Also, das kann ich mir von Ihnen überhaupt nicht vorstellen, so in irgendeinem Büro oder so. Irgendwie passen Sie da nicht hin. Sie sind so feinfühlig, so elegant. Ach, haben Sie nicht schon mal daran gedacht, eine Tätigkeit als Gesellschafterin auszuüben? In einem gut situierten Haus selbstverständlich. Mit Stil. Liebe Luzinde, liebe Elvira, wie rasch sind doch die Tage mit euch verflogen. Und obgleich es nur drei waren, habe ich doch so viel Schönes bei euch und mit euch erlebt, dass ich davon noch lange in meiner Erinnerung zehren kann. Eure Liebe und Fürsorge haben sich wie ein warmer Mantel um meine einsame Seele gelegt. Und dieser Mantel wird mich noch lange wärmen, so wie es auch eure lieben Briefe tun. Wie ein warmer Mantel um meine einsame Seele. Klingt das nicht hübsch, Elvira? Ja, sehr hübsch. Sag mal, hast du mein Schnittmuster irgendwo gesehen? Wie? Nein. Ich denke sehr oft an euch. Und gerade wenn ich an die letzten Tage denke... Ich kann es nicht finden. Schau mal hier. Meinst du, dass der Ärmel lang genug ist für Elmas Arme? Ja, ich glaube schon. Hör mal, vor allem... Du hast ja gar nicht richtig hergesehen. Wahrscheinlich hast du das Schnittmuster mit den Zeitungen fortgeworfen. Aber Elvira, wie kannst du so etwas sagen? Nur weil ich einmal aus Versehen... Komm, zeig her. Also ich finde ihn lang genug. Wenn er zu lang ist, dann kann Elmar ja das Bündchen unten umschlagen. Vor allem bin ich beruhigt, dass ihr nun nicht mehr alleine alle Hausarbeit tun müsst. Das war entschieden viel zu viel für eure zarten, weißen Hände. Und dass ihr euch von den Damen, die sich gemeldet haben, für Marion Roth entschieden habt, das halte ich für eine psychologisch und fachlich sehr gute Entscheidung. Ja, sie macht sich gut. Und sie ist nicht neugierig. Es ist gut, dass sie die Sache mit Elmar glaubt, so wie wir sie abgesprochen haben. Ach, da ist sie ja. Vielleicht hat sie dein Strickmuster gesehen. Frau Roth. Hallo, guten Tag, Frau Roth. Guten Morgen, die Damen. Entschuldigen Sie, ich komme 5 Minuten zu spät. Aber auf dem Weg hierher ist mir eingefallen, dass Ihre Schuhe noch in der Reparatur sind. Und da habe ich den kleinen Umweg gemacht und Sie gleich mitgenommen. Oh, die beigen Schuhe. Also Sie sind ein Engel, Marion. Frau Roth, meine ich. Schon seit 3 Tagen vergesse ich ständig, Sie abzuholen. Aber bitte sagen Sie doch Marion zu mir. Aber gerne. Ehrlich gesagt fällt es mir auch viel leichter. Setzen Sie sich doch, Marion. Ja, danke. Sie sind so jung noch. Fast könnten Sie ja meine Tochter sein. Ich bin 31. Und ich käme nie auf die Idee, Sie... Sagen Sie, Marion, haben Sie zufällig mein Strickmuster gesehen? Das von Elmas Pullover? Elmar hat geschrieben. Und eben haben wir darüber gesprochen, welch ein Glück es ist, dass wir Sie gefunden haben. Ja. Und dass wir das eigentlich Elmar verdanken. Ach ja? Wissen Sie, er hatte damals nämlich die Idee mit dem Zeitungsinserat. Ach, er war so besorgt, dass wir uns hier im Haushalt aufarbeiten. Wir sind das auch nicht recht gewohnt. Von früher her. Ja, und Elmar hat uns die Anzeige entworfen und in die Zeitung gesetzt. Und als er zu Besuch kam, da haben wir zusammen die 4 Bewerberinnen begutachtet. Und Sie haben den besten Eindruck gemacht. Ja, Elmar hat sofort gesagt, dass Sie die Tüchtigste sind. Also ehrlich gesagt, ich habe Sie anfangs für ein bisschen zu zart und zu zierlich gehalten. Aber wir sind wirklich sehr mit Ihnen zufrieden, Marion. Tolle Situation im Strafraum. Rechts kommt der Pass hineingeschlagen. Da recken sich die langen Treppen hoch. Versuchen wir, die Ball zu kommen. Nein, das ist links. Verdammt, muss das ausgerechnet jetzt sein? Jetzt weiß ich nicht, wie das Spiel ausgeht. C'est la vie. Was? Ach, du mit deinem Französisch. Scheiße, nicht mal Sportnachrichten kann man hier hören. Was kann man eigentlich in dieser Kiste? Nix, gar nix. Nächste Woche haben sie wieder Batterien. Ach, nächste Woche. Das sagen die doch andauernd. Nächste Woche, nächsten Monat, nächstes Jahr. Die machen doch sowieso nur, was sie wollen. Es sind doch nur noch 4 Monate, Gottlieb, also beherrsch dich. Sonst streichen sie dir noch das Drittel, wegen schlechter Führung. Ja, ich weiß. Gute Führung, da bist du ja Weltmeister drin. Die erlassen sich ja tatsächlich die Hälfte. Hätte bloß noch gefehlt, dass du vor mir rauskommst. Und wie kommst du raus? Hä? Mit EDV-Ausbildung, Französisch und einer Superpuppe. Das gibt's doch alles überhaupt nicht. Hallo, Nummer 4. Telefon, Gottlieb. Ja. Was willst du, Fritz? Auch von dir gar nicht. Ich brauch den Elmar. Geschäfte nur über mich. Hat deine Tante geschrieben? Ja, aber da steht was, was ich nicht verstehe. Und ich weiß nicht, was ich drauf antworten soll. Also, was schreibt sie denn? Du bist ein Löwe und wirst immer nur das Zepter lieben. Und die Menschen dienen dir als Licht zur Selbstbespiegelung. Ja, was heißt denn das? Wieso bin ich ein Löwe? Und was soll das mit dem Zepter? Hast du im Juli Geburtstag? Nee, im August. Das ist ganz egal. Du bist Löwe im Sternzeichen. Das meint sie damit. Aha. Ja, und was sag ich dazu? Schreib ihr, du hättest dafür den Krebs als Aszendenten und die Venus in der Waage. Venus mit V und Waage mit Doppel-A. Was hab ich? Krebs? Ja, du hast den Krebs im Aszendenten. Das gleicht den Löwen aus. Der Krebs ist sehr gefühlvoll. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso ist... Das ist doch auch egal. Schreib, was der Elmar sagt. Bisher hat das immer funktioniert. Ja, und wie heißt das Ding? Aszendent. Aszendent. Und die Venus in der Waage. Und was bedeutet das alles? Ist doch egal. 5 Mäuse morgen Mittag beim Essen, das bedeutet es jedenfalls schon mal. Ende. Na, läuft da alles prima. Eins, zwei, drei. Triffst du deine Blonde nächste Woche wieder? Wenn sie Zeit hat, vielleicht. Was macht die eigentlich? Du erzählst fast nie was von ihr. Die ist Sekretärin in einer Baufirma. Und sie hat wirklich keinen anderen? Sie sagt, sie mag mich. Und ich vertraue ihr. Ja, ohne Vertrauensbasis geht es nun mal nicht. Da wird sie ja wohl was auf die Seite legen, bevor du rauskommst. Die beiden sind wirklich rührend zu mir. Und von dir sprechen sie fast täglich. Oft kann ich es kaum glauben, dass es das wirklich gibt, dass sich zwei feinsinnige Menschen so sehr um den Sohn ihrer verstorbenen Freundin bemühen, der in Not geraten ist. Weißt du, dass das ein seltenes Glück ist, mein Schatz? Du schreibst, du willst mir in deinem nächsten Urlaub etwas Wichtiges anvertrauen. Hat es mit der Haftverkürzung zu tun? Das wäre wunderbar. Aber ich will mich nicht allzu sehr in meine Freude hineinsteigern. Egal wie lange, ich werde immer auf dich warten. Übrigens wohne ich jetzt ganz hier. Schick deine Briefe also ab sofort bitte postlagernd an mich. Ach, ich wünschte so sehr, dass ich meine Liebe zu dir nicht länger vor Lucinde und Elvira geheim halten müsste. Warum eigentlich? Die beiden sind so großartig und würden es verstehen. Das ist schon eine tolle Frau, diese Marion. Nummer 447, bitte. Nummer wie viel? 447. 447. Ja. Augenblick. Ah ja, hier. Danke. Marion, mein Liebling, dein Brief kam wie die zarte Flaumfeder einer Taube, die mir die Freiheit bringt. Elvira! Elli! Ja, was ist denn? Das Grün vom Teppichboden passt überhaupt nicht zu dem Grün von den Vorhängen. Ich träume jede Stunde von dir, nur macht es mich ganz verzweifelt, dass du mir offenbar immer noch nicht ganz vertraust in dem, was ich dir über Luzinde und Elvira erzählt habe. Warum sollte ich dich denn belügen? Es ist wahr, Marion. Es ist wirklich wahr, was ich dir über die beiden erzählt habe. Und ich hoffe, dass ich dich davon überzeugen und dein Vertrauen doch noch gewinnen kann. Meinst du, es fällt sehr auf, Elvira? Vielleicht fällt das Licht nur gerade jetzt ungünstig auf den Teppich. Ach, wo ist denn Marion? Sie wollte doch nur um die Ecke. So wohnlich als die letzten Jahre hat er es hier jedenfalls. Ach, der Herr Pfarrer hat übrigens vorhin angerufen, ob alles in Ordnung ist. Ah, und Herr Hellermann hat auch angerufen. Von ihm aus kann Elmar am 1. anfangen für 3 Monate auf Probe. Oh, wie herrlich. Also wo ist denn nur Marion? Sie sollte doch die Leselampe verpacken. Ich hatte ihr doch das goldgrüne Geschenkpapier hingelegt. Hat sie mich gerufen? Ah, das sind Sie ja. Wir sprachen eben von der Leselampe. Haben Sie sie schon verpackt? Und den Pullover? Wir wollen ja alles schön auf den Tisch legen. Und Blumen brauchen wir auch. Ach, Kinder, ist das nicht wunderbar? Ja. Elmar kommt nach Hause. Nach Hause. Endlich. Endlich. Endlich. Endlich. Mein Liebling. Ach, du, 3 Tage dich ansehen müssen und so tun, als ob nichts wäre. Endlich habe ich dich für mich, ganz allein für mich. Aber Elmar, hier vor allen Leuten. Das ist mir egal. Nein, nein, nein, nein, du hast recht. Wir dürfen uns nicht gehen lassen. Noch nicht. Aber in ein paar Tagen, da sind wir in Kanada. In Kanada? Ja, natürlich. Weswegen lerne ich denn die ganze Zeit Französisch? Mon amour, ma chérie, mon trésor. Und du meinst wirklich, wir sollen... Marion, Marion, du hast immer noch kein Vertrauen in mich. Aber natürlich habe ich Vertrauen und ich glaube dir ja. Es ist nur, ich kenne die beiden jetzt so lange und sie waren so nett zu mir. Fast 1,5 Jahre kenne ich sie nun. Ja, ja, ja, sie sind nett. Das ist es ja gerade, weswegen niemand mir geglaubt hat, sondern nur ihnen. 2 nette, harmlose, ältere Damen, die lügen doch nicht. Und schon gar nicht traut man ihnen zu, dass sie den Sohn ihrer besten Freundin um sein Erbe bringen. Ihrer besten Freundin? Meine Mutter war... Nun, sie war lange böse auf mich, weil ich mich nicht so um sie gekümmert hatte, als sie krank war. Und sie hat tatsächlich ein Testament gemacht, in dem sie ihren besten Freundinnen, Luzinde und Elvira, alles vermachte. Aber kurz bevor sie starb, da haben wir uns wieder versöhnt. Und sie sagte, sie hätte es sich anders überlegt. Und sie würde zum Anwalt gehen und ein neues Testament aufsetzen lassen. Für mich. Blut ist eben doch dicker als Wasser, hat sie gesagt. Aber dann starb sie ganz plötzlich. Und wie die Geier kamen sofort Luzinde und Elvira und nahmen das Geld und den Schmuck. Und ich bin eben durchgedreht. Ich weiß, es war der falsche Weg, aber irgendwie musste ich doch an mein Erbe kommen. Stand mir doch zu. Ja. Also habe ich beschlossen, es mir auf andere Weise zu holen. Illegal, wie man so sagt. Aber für mich war das sehr legal. Nur, dass ich eben bei dem Einbruch Pech hatte. Aber die ganzen Jahre habe ich unschuldig im Gefängnis gesessen. Ja, ja, und wenn Luzinde und Elvira das nicht auch wüssten und wenn sie nicht auch von meiner Unschuld überzeugt wären, dann hätten sie sich doch gar nicht um mich gekümmert. Das schlechte Gewissen steht ihnen doch im Gesicht geschrieben. Sie wollten ihr Gewissen beruhigen und etwas von dem, was sie verbrochen haben, wieder gut machen. Ach, Marion, glaubst du mir immer noch nicht? Doch, Elmar, ich glaube dir. Es ist tatsächlich irgendwie unnatürlich, wie sehr sich die beiden mit dir beschäftigen. Das heißt also Dienstag? Dienstag? Ja. Dienstagnachmittag. Wenn sie zu ihrer Kaffeefahrt losgegangen sind. Du nimmst die Schmuckkassette, ich gehe zur Bank. Die Bank macht um 1:30 wieder auf. Ich bin also spätestens um 14:45 im Café am Ostbad. Und da treffe ich dich. Und dann... Am Ostbad? Das ist abgelegen und meistens ganz leer. Und das mit den Unterschriften, meinst du, die in der Bank merken das nicht? Die kann ich doch im Schlaf. Ich habe das 100-fach geübt. Jeden Absender, den die beiden auf den Brief geschrieben haben, den habe ich mir genau angesehen. Und die Sparbücher, die liegen ja im Wäschefach, hast du gesagt. Warum Frauen ihr Geld immer in Wäsche verstecken müssen. Also Dienstag, in 3 Tagen. Mach doch nicht so ein Gesicht, mein Kätzchen. Komm, ich weiß, was wir tun. Ja, ja, davon habe ich oft geträumt. Wir werden dir ein Kleid kaufen, ja? Eins, das ich aussuchen werde. Und ich weiß auch schon ein Geschäft, wo wir es finden werden. Oh, Elmar. Oh, ich liebe dich so sehr. Elvira, hast du mein gelbes Tuch gesehen? Ich möchte es zum Kostüm anziehen. Also, wo ist es nur? Ich kann es nicht finden. Das mit den orangefarbenen Blumen, das hängt oben. Was meinst du, soll ich das blaue oder das rote Kostüm anziehen? Ah, nein, das blaue ist zu warm. Ich werde das rote nehmen. Ach, wenn du nach oben gehst, dann bring mir doch das gelbe Tuch mit, bitte, Elli, ja? Ja. Hier ist es nicht. Ich habe mich geirrt. Ach, ich habe es schon. Es war hier neben dem Schirmständer. Da ist ja immer noch ein Knopf locker. Und ich hatte Marion extra gebeten, dass sie mir bis Dienstag annäht. Sie weiß doch, dass ich das gering... Sie ist irgendwie so still. In letzter Zeit. Marion, meine ich. Findest du nicht, ob sie krank ist? Krank? Nein. Mir kam sie ganz gesund vor. Ach, in dem Kleid, das sie Sonntag anhatte, da sah sie sogar ausgesprochen blühend aus. Die blonden Haare und das blaue Kleid. Das Kleid? Ach ja, richtig. Das blau-weiße Dirndl. Und dazu die Trachtenkette aus Silber. Seltsam. Es hat mich an irgendetwas erinnert und ich weiß nicht woran, aber irgendetwas... Natürlich. Ich erinnere mich auch. Ein blau-weißes Dirndl mit einer silbernen Halskette dazu. Natürlich. Nur eine blonde, schöne Frau darf so etwas tragen. Marion, hat alles geklappt? Ja, ich habe sie hier in der Plastiktüte. Schön. Und bei dir? Ja, ja, alles in Ordnung. Herr Ober? Ich habe schon bezahlt, Elmar. Lass uns schnell fahren, ja? Ganz schnell. Ja, ja. Hast du alles? Pass, Tickets und so weiter? Ja, ja, ich habe alles. Sieh lieber noch mal nach, Marion. Sicher ist sicher. Ich habe meinen Pass vergessen, Elmar. Den Pass? Nein. Sieh noch mal genau nach, Marion. Ganz ruhig. Könnten wir nicht? Ich meine, ohne meinen Pass geht es nicht. Aber Marion, wir brauchen ihn doch am Flughafen. Jetzt schau noch mal in aller Ruhe nach. Nein, ich muss ihn auf dem Garderobenschränkchen liegen gelassen haben. Naja, dann fahren wir eben noch mal bei dir vorbei. Die Maschine geht ja erst um 4. Ach, bitte komm doch mit. Wenn ich die Hausmeisterin treffe, dann fängt sie an zu reden und hört nicht mehr auf. Sie putzt heute und ich bin so nervös, bitte. Ach so, na ja, wenn es so ist. Gott sei Dank, sie ist wohl gerade in einem oberen Stockwerk. Komm. Marion, du hast das Radio laufen lassen. Hallo? Wir können rein, Elmar. Gottlieb. Du? Was machst du denn hier? Ich wohne hier. Hä? Das überrascht dich. Das hast du brav gemacht, Linda. Ah, nun lass mal sehen. Ach, das sind ja die Klunkerchen. Und jetzt die Kohle. Na, gib schon her, Elmar. Aber ich verstehe nicht, dass Marion... Ist meine Linda. Also wenn du es nicht freiwillig hergeben willst, zieh deine Jacke aus, Elmar. Na los doch! Oder willst du heiße Ohren? Ja, nein. Na also. Aha. Nicht schlecht. 30 Mill. Oder? Wie viel sind's genau, Elmar? 42. Und sonst? Das wird doch nicht alles sein, was deine Mamis geerbt haben. Nein, der Rest, das ist fest angelegt. Pfandbriefe und sowas. Da kam ich nicht dran. Naja, mit dem Schmuck werden schon 100.000 dabei rausspringen. Setz dich doch, Kumpel. Mach's dir bequem nach dem Schock. Das war doch ein Schock, oder? Linda, bring unserem Freund doch einen Cognac. Einen doppelten. Schließlich ist es ja auch ein Doppelschock. Gottlieb. Ich verstehe immer noch nicht. Ich hab dir doch gesagt, dass wir uns bald wiedersehen. Aber Marion, wieso hat sie... Alles selbst ausgedacht. Eingefädelt. Das hättest du mir nicht zugetraut. Was? Für dich war ich bloß immer der dumme Gottlieb, der Muskelprotz. Und so ein Intellektueller wie du, der sich auskennt mit Stiel und Bibel und Brems und so, der war natürlich was viel Besseres. Aber ich habe aufgepasst. Und dass du mit deinen Betschwestern was vorhattest, das konnte ja ein Blinder sehen. Oh, dann habe ich Linda auf dich angesetzt. Haare gefärbt, braves Kostümchen, damenhaft blond und feinsinnig. Das magst du doch, oder? Lass doch Gottlieb... Marion, ist... Marion, sie ist... Sie heißt Linda! Marion ist gestorben. Eben gerade, hast du noch nicht kapiert, was? Lass doch Gottlieb... Lass doch Gottlieb, sag mal, was soll das denn jetzt wieder? Ja. Tut's dir etwa leid? Fühlt nur noch, dass du dich in den verknallt hast. Nein, aber... Du hast aber dran gedacht, mit ihm und dem Geld zu verduften. Das habe ich alles einkalkuliert. Deswegen habe ich auch den Pass aus deiner Handtasche genommen, als du dir für Elmar im Bad dein hübsches Näschen gepudert hast. Was? Setz dich, Gottlieb. Setz dich wieder hin. Marion, gib mir das Geld wieder, meine Jacke. Und den Schmuck. Und du rührst dich nicht, Gottlieb. Verdammt. Ich denke, du arbeitest nicht mit Waffen. Linda, warum hast du mir nicht gesagt, du blödes Mistkerl? Tja, mein Lieber. Das hab eben ich von dir gelernt. Lass uns gehen, bitte lass uns gleich gehen, Elmar. Du darfst ihm kein Wort glauben von dem, was er hier... Setz dich neben ihn, Marion. Linda. Und ihr rührt euch beide nicht von der Stelle. Aber Elmar, ich habe dich wirklich... Tut mir leid, Linda. Aber ich glaube ihm. Und jetzt... Bitte, meine Damen. Guten Tag, Elmar. Guten Tag, Elmar. Ja. Das war nicht schön von dir, Elmar. Nein, wir sind sehr enttäuscht. Wir haben alles getan, was in unseren Kräften stand. Wir haben das Zimmer für dich hergerichtet. Und die Stelle haben wir dir auch besorgt. Du hättest es so schön haben können. So schön hättest du es bei uns haben können. Wie ist die Polizei draufgekommen? So schnell, meine ich. Durch uns? Wir haben auf die Kaffeefahrt verzichtet und sind zur Bank gegangen und dann zur Polizei. Die haben dann aufgepasst, wohin Marion gegangen ist und dich haben sie natürlich auch beobachtet. Marion? Aber woher wusstet ihr denn? Ich meine... Du hast einen Fehler gemacht, Elmar. Einen sehr entscheidenden Fehler, Elmar. Es war das Kleid. Das Kleid? Welches Kleid? Das Kleid, dass du Marion gekauft hast. Du hast es ihr gekauft, als du gerade ein paar Tage bei uns warst, nicht wahr? Ein blau-weißes Dirndl mit silbernen Knöpfen und einer Silberkette. Solch ein Kleid hast du mir einmal geschenkt. Früher. Ganz früher, meine ich. Mir auch, ja. Ein blau-weißes Dirndl. Deine passende Trachtenkette aus Silber. Offensichtlich magst du es, wenn blonde Frauen solche Kleider tragen. Und dann kaufst du ihnen eins. Wir haben es nicht gleich bemerkt. Nein. Erst als wir über Marion sprachen, dass sie so still geworden war, seit du da bist. Und als wir uns Gedanken über sie machten, da... Ist es uns dann aufgefallen? Ja. Und da wussten wir, dass du und Marion... Nun... Dass ihr verdächtig war, dass ihr es vor uns geheim gehalten habt. Jedenfalls beschlossen wir, vorsichtig zu sein. Aber die Bank, Sie haben mir doch Geld gegeben. Warum? Die Polizei wollte wissen, wo du damit hingehst. Oder so ähnlich. So sagten sie doch nicht, weil Luzin. Außerdem war das Geld, wie sagten sie doch, es war... Präpariert. Ja, präpariert. Ja. Das ihr, Geld. Ihr ja, könnt richtig. Mir nichts nachweisen. Die Handschrift auf der Bankvollmacht stammt von Luzinde. Das wird jeder Graphologe bestätigen. Nun ja. Die Schrift ist gut, sehr gut. Das hat sogar der Mann von der Bank gesagt, nicht wahr, Elvira? Mhm. Das I ist perfekt, sagte er. Nur... Ach, wir müssen es ihm von Anfang an erklären, Luzine, sonst versteht er es nicht. Ja, da hast du recht, Elvira. Also das war so. Damals, als wir unseren Herrn Pfarrer aufsuchten und mit ihm über dich sprachen... Er hat uns damals die Augen geöffnet und gesagt, wir sollten dich auch auf der schweren Teilstrecke deines Lebens begleiten und dir verzeihen, so wie Gott uns verzeiht. Und das haben wir dann ja auch getan. Aber er sagte auch, eine gewisse Vorsicht wäre durchaus angebracht, auch in der nächsten Liebe. Das widerspräche der Christenpflicht keineswegs. Und weil du doch auch wegen Fälschung und Betrug verurteilt warst. Ja! Jetzt redet schon. Was habt ihr denn getan? Was? Die Unterschrift ist perfekt, das weiß ich. Kein Mensch kann mir da einen Strick draus drehen. Strick? Aber Elmar, so etwas gibt es doch heute nicht mehr. Die Todesstrafe ist doch... Wegen der Fälschung also. Und weil Luzinde und ich nachdachten über die Zeit, wo du aus dem Gefängnis entlassen bist, und dass es da doch gewisse Versuchungen geben könnte, wenn du bei uns wohnst, schickst zum Beispiel. Da kam uns die Idee... Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Hat mein Vater auch schon immer gesagt. Mein Gott, ich bring sie noch um. Die Idee... Unsere Briefe zu vertauschen. Eure Briefe vertauschen? Ja, die Briefe, die mit Elvira unterzeichnet waren, habe in Wirklichkeit ich geschrieben. Ja, und die mit Luzinde unterschrieben waren, die waren von mir. Der Polizist hat gesagt, er vermutet, du hast unsere Unterschriften schon im Gefängnis geübt. Ihr habt... Wenn das wahr ist, dann hast du Luzindes Namen immer mit meiner Schrift geschrieben. Und Elviras Namen in meiner Schrift. Und was ist mit Marion? Marion? Ach, du meinst diese grässliche Linda. Sie ist auch hier im Haus irgendwo. Aber wir werden sie nicht besuchen, nicht wahr, Luzinde? Wir waren gestern beim Herrn Pfarrer und haben ihm alles erzählt und ihn gefragt, ob wir dir weiter beistehen sollen. Er ist sehr dafür. Mhm. Er sagt, es gibt eben labile Menschen und die darf man nicht im Stich lassen. Auch wenn es aussichtslos erscheint. Er sagt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wir haben beschlossen, dass wir dir also weiterhin beistehen werden. So wie vorher. Und wir werden das tun. Bis der gute Mensch, der in dir schlummert, endlich erwacht ist. Ja, wir werden darauf warten. Und wenn du wieder entlassen bist, werden wir da sein und dir unsere Hände reichen. Ja. Du musst nicht verzweifeln, Elmar. Elvira und ich, wir werden immer auf dich warten. So feine weiße Händchen. Wir brachten ein Kriminalhörspiel von Christina Calvo. Elmar Zapphuber, Fred Mehr. Gottlieb, Rainer Schmidt. Luzinde, Hannelore Hoger. Elvira, Rosemarie Fendel. Marion, Elisabeth Volkmann. Richter, Günter Flesch. Fritz, ein Haftgenosse, Douglas Welbart. In weiteren Rollen hörten Sie Joachim Baumert, Edgar Bessen, Kurt Emmerich, Heinz Fabian, Edgar Hoppe, Karen Hüttmann, Wolfgang Jürgen, Herma Köhn, Katharina Matz, Herbert Tennigkeit, Willi Witte, Eva Slonitzky. Toningenieur Dietmar Fuchs, Technik Christina Ocker und Brigitta Eggert, Regieassistenz Vera Wildgruber, Regie Wolf Euber.